Oldrio. Edelweiß für dich und ein Edelweiß für mich verbindet für immer uns zwei. Am Hang, wo ich es fand, dort gabst du mir deine Hand, gelobtest mir ewige Treu. Ein Kuss wie ein Siegel beschloss unseren Bund, und der Himmel war blau und so rot war dein Mund. Ein Edelweiß für dich und ein Edelweiß für mich verbindet für immer uns zwei. Verbind.